Zuerst hat sie weiter nichts gehabt, weil er nie die Dokiewig aufpasst hat. Aber gar ist der Stadelberger, der auf der linken hinteren Seite in Sorg getragen hat, ist er rutschen gekommen. Ja, er ist ja von den vier Drogen der Größte, der Älteste und auch der Schwerste gewesen. Und so nebenher gesagt, auch der Gödigste und der Angesehenste im ganzen Dorf. Das ist ja leicht gewiss, 15 Risser in Stall, am Bozen Grund ums Haus und dazu noch Abgeordneter. Ja, wenn das nichts ist, auf zwei alles umsiehst. Dazu hat er noch von seinen Vatern, seinen Brüdern, der wo ein hehener Geistlicher beim Bischof in Passau gewesen ist, eine ganze Bibliothek gehabt, sodass man angenommen hat, er ist auch der Gebütetste. Dritt hat er nicht feinle viel, mehres hat er umeinander gespricht. Es hat ihm von ihm auch niemand verlangt, dass er da alles Sorgtragen mitgetan hat. Aber nein, er hat mit der Wimmerin über in guter Nachbarschaft gelebt. Und da hat er ihm gedacht, musst halt du ihr zehren auch mitgetan und musst tragen helfen. Ja, und wie halt schon gesagt, er ist der Erste gewesen, der ist rutschen gekommen ist. Er hat gemeint, er mag sich partout noch daheim, aber gar hat sie am Taxen ausgerissen. Und schon ist er noch der Länge da gelegen, dass er gerade Stab in der Luft gehabt hat. Ja, hier ist der Sarg halt ja noch hinten gerutscht. Der Munzinger neben sein, der das Niedergehen auffangen hätte wollen, dann hat es auch nicht mehr gehabt. Hat nur mit allen zwei Händen im Baum einen Stessen noch aufwärts gegeben und oft hat es nicht auch niederbredelt.